Abschnitt 15 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fromme Mönche. Erstens. Draußen stob in grauen Wolken Schnee, des Sturmes Spielgeselle, drinnen klomm die trübe Lampe in des Klosters Krankenzelle. Elmar lag mit starren Blicken auf dem braunen Hirschhauptpfühle, Todesschatten um die Stirne, auf den Wangen Leichenkühle. Beda traurig ihm zu Füßen, Eilrad kummervoll zu Häupten, stumm mit Sinnen und mit Sorgen, sahen sie auf den Schwerbetäubten. Trat herein der gute Prior, trat herein der Abt der Greise. Lebt der Arme? Kann er leben? Wird er leben? Fragt er leise. Beda drauf, des Rätsels Lösung, fand ich wohl, doch ohne Hoffen, schwer, mit giftgetränktem Eisen, hat ein Unhold ihn getroffen. Machtlos gegen Teufelsstücke sind die Säfte frommer Kräuter, ungestüm in allen Pulsen gärt und rast ein böser Eiter. Fauler Brodem zischt und siedet, Fieber heiß durch alle Adern, all das Spiel der heitern Kräfte ward empört zu wildem Hadern. Hülflos ist die Kunst und ratlos muß ich ihn verderben sehen, trauernd sag ich, eine Blume wird der dunkle Schnitter mähen. Seufzend sprach der gute Prior, jammer um den stolzen Knaben, bitter ist es greisen Männern, gelbe Locken zu begraben. Wär's unmöglich, Heil zu finden? Zwar, man raunt von wilden Weibern, die mit Sud und Segenssprüchen Rettung bringen kranken Leibern. Zwar man spricht von einer Waldfrau, irgendwo, im blauen Grunde, einer Heidin sondrer Dinge hat sie sonderbare Kunde. Wohlvertraut mit allen Rätseln, aller Kräuter und Gewächse, weiß sie Heiltrank zu bereiten, und man nennt sie eine Hexe. Eine Hexe, tiefste Kenntnis, Gottesgabe, reich und selten, durfte stets, weil unverstanden, Tor und Törin Zauber schelten. Drauf der Abt nach langem Sinnen, Männern ziemt es Rats zu pflegen, hier das Bessere, dort das Schlimmere, wohlbedächtig abzuwägen. Prior, ihr versteht gar manches, was gar mancher gern verstünde. Alt und neue Schrift, ich hoffe, was ihr meint, ist ohne Sünde. Gut und fromm ist jedes Wissen, so es frommt den Menschenkindern, so es Seelenqual zu schweigen, Leibesnot vermag zu lindern. Sind die Heiden kluge Meister, gehen wir doch in ihre Schule, schreibt uns nicht, was sie ersannen, Bisos nimmermüde Spule. Nicht allein der scharfe Stachel, süßer Seim auch ward den Bienen, meiden wir das Gift des einen, muß uns doch der andre dienen. Ist die Waldsibylle kundig, wilden Fieberbrand zu dämpfen, ihre Weisheit soll uns nützen, ob wir ihren Wahn bekämpfen. Fromme Brüder, uns zu prüfen, ward uns zugesandt der Wunde, Beda, rüste dich, denn morgen wanderst du zum blauen Grunde. Zweitens. Winterwald im Sonnenglanze, reich an Silber und Demanten, die an jedem Zweige blitzten, die auf jeder Knospe brannten. Rings ein Glimmern und ein Glühen, gleich als wollten eitle Zwerge einmal zum Verwundern zeigen all den Reichtum ihrer Berge, all den Hort geheimer Schätze, die sie rastlos schürften, scharten, Winterwald im Sonnenglanze, schöner als ein Frühlingsgarten. Winterwald, wie still und einsam, nur des Würgers schrille Klage, nur des Spechts eintönig Pochen und ein Schreiten fern im Hage. Vor dem Filzenhaus der Trude stand ein Wandrer heiß vom Gange. »Kommst du endlich?« sprach die Vala. »Ich erwarte dich schon lange.« »Knurre nicht, du treuer Graubart! Freilich staunt wohl der und jener. Tritt zu mir, der Heidenhexe, ein geschorner Nazarener.« Beta drauf, und kam er dennoch, kam er des Gebotes willen, gegen Gott viel teure Pflichten, gegen Menschen zu erfüllen. Nicht zu lehren, nein, zu lernen, einen Wunden kannst du heilen, gönnst du uns von deinem Wissen, mir ein kleines mitzuteilen? Fürchte nicht, dass deine Hülfe einem Widersacher fromme, deines Volks ein bleicher Knabe ist's, für den ich bittend komme. Sprach die Alte, rede klüger, weißt du doch, ein Arzt, ein Rechter, schuldet, was er hat, den Menschen, bist du gut, ich bin nicht schlechter. Beda drauf, er rast und schlummert, im verderbten Blute kreisen, Gift und Geifer, die ein Neid hat, ihm geimpft mit falschem Eisen. Waldgewächs und Gartenblüte, Trost für fressend Weh und Wunde, manches lernt ich, diesen Armen rettet nur verhohlne Kunde. Jene, die seit grauen Tagen unerkannt dem klügsten Kenner heimlich erbten und vererbten weise Frauen und stille Männer. Sprich, was kann ich tun? Des Odems hast du schon zu viel verschwendet. Alles wußt ich, eh es wurde, und ich weiß, wie alles endet. Leides viel befährt ein Knabe, den sein Vater nicht gezogen. Rau und hart ist seine Schule, sei ihm denn ein Gott gewogen. Leides viel schafft Frauenminne, Frauen sind's, die finstres Blickes. Mildigards und selgen Söhnen drehen den Faden des Geschickes. Folge mir, die Kienholzfackel zog sie aus dem Felsenrisse. Über Steingeröll und Klüfte ging's in feuchte Finsternisse. Abwärts, aufwärts, immer weiter, drohend wie um Wacht zu halten, rechts und links mit wucht'ger Keule starrten finstre Steingestalten. Aufwärts, abwärts, immer tiefer, bis der Fußtritt hohler tönte und des Ganges düstre Enge sich zur weiten Wölbung dehnte. Erze glimmerten wie Sterne und vom großen Bergkristalle in der Kuppel floss wie Mondlicht blaue Dämmerung in die Halle. Zwischen Pfeilern an den Wänden hier und dort ein Götterbildnis, grau und grimmig, Todesschweigen in der dumpfen Felsenwildnis. »Sieh dich um«, begann die Trude, »in des Berges Riesensaale steht, solang die Erde stehet, Christenfuß zum ersten Male. Einst das Heiligtum der Ewigen ward er heute ihr Gefängnis. Stetig ist die Welt im Wechsel und unbeugsam das Verhängnis. Doch ans Werk den Kranken dürstet, Vorbedachtes schafft sich schnelle, sitz indessen und genieße meines Brots und meiner Quelle. Von den rasch geschürten Bränden grell beleuchtet warf die Hohe in den Tiegel Kraut und Knollen, Salz und Samen in die Lohe. Wispelworte auf der Lippe, die ihr auf der Lippe starben, prüfte sie das Kohlenknistern und des Trankes Wechselfarben. Beda mit gespannten Sinnen sah, doch sah er nur die Trude, wie sie schürte, wie sie rührte, wie sie raunte ob dem Sude. Sah, doch nicht des Berges Wunder, nicht die Truhen, die schwarzen Schreine, nicht das Heergerät verworren, aufgehäuft im hohlen Steine. Helm und Schild und Schuppenpanzer, Kettenhemden und Standarten, Kolben, Speere, breite Klingen, die aus jedem Winkel starrten. Nicht den Hort uralter Beute, goldgeschmeid in allen Ecken, Silberkessel, riesengroße, Römerschmuck, Pokal und Becken. Sprach die Trude, was ich konnte, tat ich, nimm den Krug und wandre, Menschenmühe ist das eine, Göttersegen ist das andere. Knickt ein Zweig am Blütenbaume, mag das Mägdlein um ihn klagen, bricht ein Wald vor finstern Mächten, muß die bange Welt verzagen. Menschen sterben, Völker sterben, in das Heimatland der Eiche, in das Kinderherz der Starken schlich die arge Südlandseuche. In das Kinderherz der Starken kroch das Fieber eurer Lehren, die den Stahl des Arms erweichen und das Blut in Milch verkehren. Wird der Süd den Nord bezwingen? Felsen beugt man nicht, sie brechen. Alte Fehd ist zwischen beiden, und der Nord, er wird sich rächen. Erz in Erz vom Schneegebirge, wogen seh ich blonde Scharen, in die Tiberstadt, die große, ziehen blauäugige Barbaren. Brausen hör ich durch die Gassen, Männerschritt und eherne Hufe, Schildgekrach und Schwerterklirren, Jammerschrei und Siegesrufe. Sprengt ein gelb gelockter Kämpe in des Volks empörte Wogen, Feuerfarb auf goldner Brünne, wallt sein Bart zum Sattelbogen. Welch Getümmel um den Riesen, ihm zur Seite muntre Knappen, einer wild und löwentrotzig, führt das weiße Ross im Wappen. Speere sind ihm schwache Binsen, Helm und Halsberg irdne Töpfe, Hagelschauer seine Schläge auf die blut'gen Römerköpfe. O der Nord, er wird sich rächen, dennoch dunkle Zeichen drohen, Felsen schwer auf unsern Häuptern liegt der Zorn der ewig Hohen. Beda sprach, und einer waltet, stark und still ob allen Tagen, Stolz und Trotz ist eure Tugend, unsre Tragen und Entsagen. Glaubend, hoffend, einen lieben und dem Dienst der andern leben, willst du nicht zum Dienst der andern mir von deinem Wissen geben? Silber bebt dir um den Scheitel, und dein Odem wird verhauchen. Sag, wie kann den Toten nützen, was die Lebenden gebrauchen? Finster blickend sprach die Alte, stiegst du in das Tal der Buchen, wie einst Wodan kam zur Wala, mich mit Fragen zu versuchen? Von den Göttern stammt mein Wissen, und den Göttern geb ich's wieder, nie den Rupfern unsrer Saaten, nie den Krähen im Nachtgefieder. Doch ich will den Gast nicht kränken, mag ich auch den Mönch nicht lieben, fremder Mann, du wärest besser heim am Sevio geblieben. Kennst du mich? Ich kenn euch alle. Geh, schon kraut es in den Gründen, und der Schnitter wetzt die Sense im Konvent zu 13 Linden. Beda sprach, du weiße Waldfrau, mög auf dir und deinem Tranke ruhen so reicher Gottes Segen, als ich tausendfach dir danke. Auf der Brust gekreuzt die Hände, neigt er sich wie zum Gebete, ob er Trost und Licht von oben für ein dunkles Herz erflehte? Ende von Abschnitt 15.